Also, in diesem Referat möchte ich einige Hypothesen, die die deutsche Okkupationswirtschaft in Italien betreffen, zur Diskussion stellen und sie anhand einiger Problemfelder wie zum Beispiel Außenhandel, Clearing, Besatzungskosten sowie die Produktionssteuerung untermauern. Die Ergebnisse der Analyse der deutschen Besatzungszeit unter wirtschaftlichen Aspekten können dabei auch in einen größeren Forschungszusammenhang gestellt werden. Als Stichpunkte nenne ich Verhältnis Wirtschaft und Politik, Großraumwirtschaft, Kriegswirtschaft, Achsenpolitik und Kollaboration. Am Anfang stehen deshalb einige Überlegungen, die die Besatzungszeit in den größeren Zusammenhang der Entwicklung der deutsch-italienischen Wirtschaftsbeziehungen von 1936 bis 1943 stellen und Fragen von Kontinuität bzw. Bruch akzentuieren. Die Wirtschaftskooperation der Achse hat eine lange Vorgeschichte und als Hypothek ist für die Bewertung der Besatzungszeit hervorzuheben, dass es trotz der forcierten Achsenkooperation im Handel zu einer Kollision der Wirtschaftsinteressen kam. Mit der Gründung des deutsch-italienischen Regierungsausschusses Ende 1936 nahm zwar die Wirtschaftskooperation zu, aber Italiens Exportkapazität war zu gering, um mit Deutschland zu konkurrieren. In Ungarn und Jugoslawien, bei den für Italien wichtigsten Rohstoff- und Agrarexporteuren, gewann Deutschland an Boden und schwächte dadurch die Stellung des Italienhandels. Deutschland war zur einzig möglichen Quelle für italienische Rüstungsimporte geworden, einschließlich der Kohle, auf deren Einfuhr die italienische Wirtschaft sehr stark angewiesen war. Gleichzeitig begannen Italiens Exporte an Primärprodukten nach Deutschland zuzunehmen. Es bleibt also festzuhalten, dass schon lange vor Kriegsausbruch sich Italien zu einem untergeordneten Mitglied der deutschen Großraumwirtschaft entwickelte. Und seit 1940 war auch Italien nicht mehr ebenbürtiger Partner im Achsenbündnis, sondern lediglich eine wichtige Komponente im System der dem Dritten Reich unterworfenen europäischen Staaten. Spätestens 1941/42 ließ Hitler erkennen, dass er die Alleinherrschaft in Europa anstrebte. Ich behaupte zum Beispiel, dass es in den gemeinsam besetzten Gebieten Jugoslawiens und Griechenlands zu keiner koordinierten Wirtschaftskooperation kam. Beide Länder waren hier wegen ihrer Versorgungsengpässe und deren Kompensation auf dem Balkan Konkurrenten. Zudem verloren die Italiener durch das ständige Nicht-Einhalten der deutschen Zusagen bei der Lieferung kriegswichtiger Materialien jegliches Vertrauen in ihren Verbündeten. Nach dem 8. September wurde Italien schließlich systematisch in die europäische Großraumwirtschaft integriert. Dies kann besonders gut an der Steuerung des italienischen Außenhandels durch Deutschland nachgewiesen werden. Lassen Sie mich meinen Vortrag auf folgende Fragestellungen eingrenzen und die These von der sogenannten Ausbeutungsstrategie, wie sie zum Beispiel von Colotti oder Coupi vertreten wird, an drei Kriterien überprüfen. Und dies stets vor dem Hintergrund der Rüstungslage Deutschlands betrachtet. Erstens, Kriegsfinanzierung. Wie funktioniert die deutsche Herrschaft auf dem italienischen Finanzsektor? Ist die Zwangskreditierung des sogenannten Kriegslastenfonds der Höhepunkt einer Entwicklung, die schon lange vorher einsetzte? Zweitens, Produktionssteuerung und Auftragsverlagerung. Ich weiß nicht, Italienisch sagt man vielleicht incarichi trasferiti oder Auftragsverlagerung. Ein bisschen schwierig, der Term ist. Grazie. Wie effizient sind die deutschen wirtschaftlichen Kontrollinstanzen, also das sind der Italienstab des Rüstungsministeriums, die Botschaft, die Militärverwaltung oder die Mailänder Handelskammer, bei der Auspowerung der Industriekapazitäten? Wird bei Streik oder Sabotage in den Fabriken die Belieferung mit Rohstoffen, also zum Beispiel Kohle oder Buna, eingestellt? Auf das System der sogenannten Schutzbetriebe werde ich später noch eingehen. Gibt es ein System, das der italienischen Industrie Rohstoffe vorenthält, Stilllegungen vornimmt oder die Preise und Löhne niedrig hält, um zum Beispiel die italienischen Arbeitskräfte zur Arbeit nach Deutschland zu zwingen? Der Sektor Arbeitskräfte bleibt aber hier in diesem Vortrag mit Hinblick auf den Vortrag von Herrn Mantelli ausgespart. Profitierten beide Länder oder ausschließlich Deutschland von der Produktionsverlagerung? Denn man muss ja auch hier in Betracht ziehen, dass eine gesicherte Auftragslage auch Gewinnmöglichkeiten versprach. In diesen Fragenhorizont gehört auch die Untersuchung der Mechanismen, mit denen die Deutschen die italienische Initiative in der Kriegsproduktion aufrecht hielten. Geschieht dies durch Repression oder durch Interessenkonformität, wie sie zum Beispiel bei der Unterdrückung der von Mussolini geplanten Sozialisierung besteht? Die Tatsache, dass massive Industriezerstörungen verhindert wurden und Italien ab 1947/48 in der industriellen Produktion den Vorkriegsstand wieder erreicht hatte, rückt den Aspekt der partiellen Kooperation ins Betrachtungsfeld. Drittens, Steuerung des Außenhandels. Da Italiens Außenhandel schon vor der Besetzung auf Deutschland ausgerichtet war und es gelungen war, die italienischen Positionen im Außenhandel zu unterlaufen, stellt sich die Frage, wie die italienischen Interessen der deutschen Hegemonie noch radikaler unterworfen werden konnten. Angesprochen werden müsste hier auch die von Göring zwischen Deutschland und den besetzten Gebieten befohlene Kapitalverflechtung, ein Aspekt, auf den hier aber nicht näher eingegangen werden kann. Erwähnt sei nur, dass die Privatwirtschaft durch Firmenübernahmen in den annektierten und okkupierten Gebieten an der Kriegsbeute partizipierte. Nach der Kapitulation übernahm zum Beispiel die Kontinentale Öl AG die albanischen Erdölquellen. Gefragt müsste werden, inwieweit die Industrie, das Bankwesen und der Handel in den Verfügungs- bzw. direkten Eigentumsbereich deutscher Konzerne integriert wurde. Lassen Sie mich für diesen Fragenhorizont drei Thesen formulieren. Erstens, die deutsch-italienischen Wirtschaftsbeziehungen sind mit Ausnahme einer ersten Phase unmittelbar nach der Besetzung einerseits durch partielle Kooperation charakterisiert, die an die kriegswirtschaftliche Zusammenarbeit vor der Besetzung anknüpfte und das am Beispiel der Auftragsverlagerung nachgewiesen wird. Andererseits haben wir es de facto mit einer repressiven Befehlswirtschaft zu tun. Das Diktum von der sogenannten gemeinsamen Kriegführung wurde stets von Deutschland bemüht, wenn es darum ging, der italienischen Regierung Zugeständnisse über ihre Geldmittel oder die Arbeitskräfte abzuverlangen. Das Auswärtige Amt, das das Kollaborationskonzept vertrat, konnte hierfür die alleinige Verhandlungsbefugnis mit italienischen Regierungsstellen durchsetzen. Die Handhabung des deutschen Clearing-Defizits gegenüber Italien war wiederum eine spezifische Form der Ausbeutung. Hiermit wurde die Wirtschaft Nazi-Deutschlands indirekt finanziert und hier zeigt sich nach der Besetzung auch ganz klar ein Bruch. Zweitens, Italien war auch in wirtschaftlicher Hinsicht ein Sonderfall unter den während des Zweiten Weltkriegs von Deutschland besetzten Ländern, weil es erstens formal zum Zeitpunkt der Besetzung kein feindlicher Staat, sondern weiterhin der Verbündete des Deutschen Reiches war. Die Art der Ressourcen und die konkrete Bündniskonstellation bestimmten daher die Form der Okkupationswirtschaft. Es kam zu einem, man könnte sagen, Kondominium, das sich zum Beispiel in der Doppelorganisation des Italienstabs, des Rüstungsministeriums und der ab 1944 eingerichteten italienischen Industrieausschüsse manifestierte. Zweitens, weil schon seit 1901, also jetzt alles in Bezug auf den Sonderfall, weil schon seit 1941 eine enge kriegswirtschaftliche Verflechtung bestand und aufgrund dieser Hypothek die deutschen Maßnahmen bei der Nutzbarmachung der Wirtschaft schneller und effizienter greifen konnten. Deutsch-italienische Handelskammern, Wirtschaftszeitungen mit gemeinsamer Schriftleitung, ich nenne hier die vom italienischen Außenhandelsminister Riccardi herausgegebene Economia Fascista, sowie eine Normierung bei der Auftragsverlagerung sorgten für einen guten Informationsfluss. Ein Patentabkommen von Anfang 1943 regelte zum Beispiel den patentrechtlichen und wirtschaftlichen Schutz der Unterlagen für den Nachbau von Kriegsgerät, die man sich gegenseitig überlassen hatte. Für die Koordinierung der Handelsbeziehungen sowie der industriellen Produktion und der Rohstoffversorgung beider Länder waren seit 1936 die bereits genannten Regierungsausschüsse zuständig. Dritte These: Ich setze hinsichtlich der Okkupationswirtschaft eine Periodisierung in drei Phasen an. Denn Italien wurde im Zuge der Radikalisierung des Krieges besetzt, als sich an allen Fronten Niederlagen abzeichneten. Ich möchte Ihnen jetzt meine Ergebnisse zur These 1 vorstellen. Sie erinnern sich, also es geht um Kooperation, Befehlswirtschaft. Zu den enormen Produktionssteigerungen in der deutschen Kriegswirtschaft zwischen 1941 und 1944 trugen neben der Auftragsverlagerung vor allem die ausgeschöpfte Produktionskraft der besetzten Gebiete bei. Je mehr sich die Lieferbereitschaft und das Liefervermögen der verbündeten und neutralen Länder, nicht zuletzt wegen der zunehmenden deutschen Clearingverschuldung, verringerten, umso stärker versuchte die deutsche Kriegswirtschaft, aus den besetzten Gebieten ihren Bedarf zu decken. Die deutschen Clearing-Defizite gegenüber den besetzten Gebieten betrugen Ende 1943 über 10 Milliarden Reichsmark. Das waren 73% der Clearing-Schuld, also insgesamt. 21% der Gesamtschuld waren den Verbündeten aufgebürdet und 6% ließen sich auf Neutrale abwälzen. Der Außenhandel mit den okkupierten Gebieten war eine verdeckte Form der Ausbeutung. In Italien wurde in Verhandlungen mit der Banca d'Italia Ende Oktober festgestellt, das ist auch, finde ich, ein sehr wichtiger Punkt, dass deutsche Aufträge in Italien grundsätzlich wie bisher als italienische Staatsaufträge zu behandeln waren. Verhandlungen zufolge waren deutsche Aufträge wie vor der Besetzung bei Auftragserteilung bis zu 65% zu bevorschussen. Also die Italiener haben das vorkreditiert. Ne? Aus diesem Grunde war auch möglichst zügig das deutsch-italienische Verrechnungsabkommen, also das ist ein anderes Wort für Clearing, wieder in Gang zu bringen, da über ihn bislang die Bezahlung des zwischenstaatlichen Güterverkehrs geregelt wurde. Mit der Abwertung der Lira gegenüber der Reichsmark wurde auch das Clearing zugunsten Deutschlands entlastet. Das neue Abkommen, Accordo di Compensazione, wurde am 30. Januar 1944 von Rahn und Mazzolini unterzeichnet und war bis Kriegsende gültig. Die umfangreichen Rüstungsaufträge, die Deutschland an italienische Firmen vergab, wurden aber über die Besatzungskosten, also direkt über Lire-Zahlungen finanziert. Über das Clearingkonto hingegen wurden künftig alle italienischen Importe, wie zum Beispiel die deutschen Kohlelieferungen, abgerechnet. Das führte dazu, dass Italien plötzlich zeitweise ein Debit im Verrechnungsverkehr aufwies, obwohl die Exporte aus Italien unter Umgehung der Devisenabteilung des Finanzministeriums, der RSI, bei weitem die Importe nach Italien überstiegen. Das Clearing-Saldo im Zahlungsverkehr mit Italien verringerte sich so von rund 504 Milliarden Reichsmark Ende 1942 auf 242 Milliarden Ende 1943, also die Hälfte. Und auf rund 147 Milliarden Ende 1944 und stieg zum 18. April 1945 wieder auf ca. 184 Milliarden Reichsmark an. Dazu kam noch, dass die deutsche Clearingschuld besonders durch die aufgelaufenen Einzahlungen der italienischen Arbeiter in Deutschland belastet war. Die Republik von Salon wurde genötigt, am 30. Januar 1944 mit der Reichsregierung ein Abkommen über die Überweisung der Lohnersparnisse zwischen Rahn und Mazzolini zu vereinbaren, wonach ein Sonderkonto neu eingerichtet werden sollte. Eine gängige Praxis bei der Reduzierung der Clearingschulden war übrigens der Transfer auf andere Konten. Über das Guthaben, das sich auf diesem Konto anhäufte, bis Dezember 1944 kamen 2 Milliarden Lire zusammen, konnte die RSI aber nicht verfügen, sodass die italienische Regierung außerdem den Unterhalt der Familienangehörigen in Italien finanzierte. Die Banca del Lavoro nahm diese Zahlungen aus Mitteln vor, die ihr vom Finanzministerium unter Einsatz der Notenpresse vorgeschossen wurden. Die entsprechenden Guthaben sammelten sich aber weiterhin auf ihren Namen bei der Deutschen Verrechnungskasse an. Dazu ein kleiner Rekurs. Bereits 1938 hatten die italienischen und deutschen Gewerkschaftsorganisationen auf unbestimmte Zeit ein Abkommen zur Überweisung der aus Lohnersparnissen eingezahlten Beträge nach Italien geschlossen. Auf dieser Grundlage fasste die Deutsche Bank alle eingezahlten Beträge zusammen und leitete sie über die Deutsche Verrechnungskasse und die italienische Devisenstelle, also das Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, an die Banca Nazionale del Lavoro weiter, die dann die Auszahlung an die Familien der Arbeiter übernahm. Dieses Verfahren wurde seit dem 8. September 1943 unterbrochen, während die Ersparnisse weiter regelmäßig der Deutschen Verrechnungskasse zuflossen. Der Transfer von Arbeiterlohnersparnissen bildete ursprünglich einen erwünschten Gegenposten, da die aus deutschen Kriegsgerätelieferungen, vor allem Kohle, an Italien entstandenen Forderungen ein solches Ausmaß angenommen hatten und Italien diese Verschuldung nicht decken konnte. Ab Juli 1941 kehrte sich die Situation zu einem deutschen Soll um und ab Mai 1942 wurde ein Teil der deutschen Schuld von Italien vorgeschossen. Obwohl Deutschland mehr nach Italien ausführte, als es von Italien erhielt, war der Zahlungsverkehr nicht zuletzt auch wegen der Verlagerung deutscher Wehrmachtsaufträge nach Italien passiv. Um diese Passivität zu überbrücken, stellte Italien größere Kredite zur Verfügung. Kredite räumte die italienische Regierung auch für Gründungen von deutschen Tochtergesellschaften ein, also zum Beispiel für die Firma Telefunken. Von 1942 bis zur Besetzung gewährte sie zur Finanzierung nach Italien verlagerter deutscher Rüstungsaufträge einen Kredit insgesamt in Höhe von 6,5 Milliarden Lire. Zusätzlich hatte die deutsche Wehrmacht im Rahmen von Versorgungsabkommen, Italien finanzierte und versorgte ein deutsches Heer von ca. 400.000 Mann, bis September 1943 etwa 623 Millionen Reichsmark erhalten. Die deutsche Kriegswirtschaft griff somit in starkem Maße auf außenwirtschaftliche Zuflüsse zurück. Die Leistungen der besetzten Gebiete betrugen bis Ende 1943 in Geldwert etwa 66 Milliarden Reichsmark, davon Frankreich allein allerdings über 30 Milliarden leistete. Unter den verbündeten Ländern, die insgesamt ca. 6 Milliarden geleistet hatten, stand die italienische Leistung mit 2,3 Milliarden bei weitem an der Spitze. Die Frage der handelspolitischen Beziehungen Italiens zu Drittländern wurde nach der Gründung der RSI von deutscher Seite so entschieden, dass Deutschland Italien gegenüber dritten Staaten, wie es hieß, vertrat und die von Drittstaaten Italien gegenüber gemachten wirtschaftlichen Zugeständnisse für sich in Anspruch nahm. Eigenständige handelspolitische Verträge mit Drittländern schloss die RSI nicht mehr. Dies ist eindeutig ein Bruch, aber diese Entmündigung hatte sich schon Anfang 1941 angebahnt, als die Italiener sich im Rahmen der Regierungsausschussverhandlungen beschwerten, dass die Besetzung von Gebieten durch den Achsenpartner nicht, wie sie erwartet hatten, zu einer erhöhten Sicherung der italienischen kriegswichtigen Bezüge aus neutralen Ländern, sondern im Gegenteil durch die Maßnahmen der deutschen Behörden in den meisten Fällen zur vollständigen Einstellung dieser Bezüge geführt hatte. Anfang 1944, Tarki übernahm gerade das Wirtschaftsministerium, drängte der Duce immer mehr darauf, die industrielle Produktion wieder selbst zu steuern. Vor allem suchte er mit Staaten, die die RSI anerkannt hatten, nämlich Rumänien, Bulgarien, Kroatien, die Slowakei, Ungarn, Japan, wieder normale diplomatische, besonders handelspolitische Beziehungen aufzunehmen. Dies lag freilich nicht im deutschen Interesse, das eine einheitliche Lenkung der Kriegsproduktion vorsah, weil mit den Worten Rahns die europäischen Produktionspläne völlig koordiniert werden müssen und die deutsch-italienische Wirtschaft angesichts der Kriegslage nicht mehr gesondert zu behandeln sei. Das Schlagwort von der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft war ab 1942-43 propagandistisch gegen die de facto Ausplünderung Europas gesetzt worden. Hier muss am Rande erwähnt werden, dass Staatssekretär Landfried bei seinen Reisen in besetzte Gebiete immer wieder von den kommenden Zukunftschancen im großeuropäischen Wirtschaftsraum und dem sicheren großdeutschen Markt gesprochen hat. Ende 1942 hatte Landfried, freilich mehr Wunsch als Wirklichkeit, erklärt, dass es, ich zitiere, in diesem totalen Kriege keine nationalen Wirtschaftsprobleme mehr auf dem europäischen Kontinent gebe, sondern nur noch eine europäische Wirtschaft, die einheitlich danach auszurichten sei, wie sie die größten Leistungen im Schicksalskampf des Kontinents hervorbringen könnte. Zitat Ende. Nebenbei bemerkt, das deutsche Bewirtschaftungssystem war nicht mehr konsumorientiert und konzentrierte die Erzeugung auf genormte Produkttypen. Dieses Bewirtschaftungssystem wurde in die besetzten Länder exportiert. Mangelerscheinungen in Deutschland sollten, so Hitlers Devise, zu Ungunsten der besetzten Gebiete abgestellt werden. Von den 5 Milliarden Lire, die dem Reichsministerium für Rüstung und Kriegsproduktion ab Januar 1944 in Italien monatlich aus den Besatzungskosten zur Disposition standen, flossen 500 Millionen in den Einkauf von Waren zum Export in dritte Länder. Auch das 500-Millionen-Budget, das dem Reichswirtschaftsministerium für Produktion und Einkauf von Konsumgütern zur Verfügung stand, diente für Kompensationsgeschäfte im Außenhandel. Die handelspolitischen Beziehungen Italiens zu Drittländern waren immer wieder Gegenstand von internen deutschen Besprechungen gewesen. Rahn war zwar der Ansicht, dass eine ausschließliche deutsche Verhandlungsführung mit der Souveränität Italiens schlecht vereinbar sei. Mussolini hatte von Zeit zu Zeit mit seinem Rücktritt gedroht und war von Rahn immer wieder auf eine provisorische Regelung verwiesen worden. Aber, so der handelspolitische Ausschuss, der Verkehr zwischen Italien und Deutschland könne nicht in der Art gleichberechtigter Verhandlungen, sondern nur durch deutsche Verwaltungsanordnungen geregelt werden, was auch für die italienischen Beziehungen zu den von Deutschland besetzten Ländern oder zu neutralen Staaten zu gelten habe. Die RSI blieb von den Verhandlungen, die Deutschland mit Drittländern führte, weiterhin ausgeschlossen. Die RSI besitze, wie es hieß, bisher weder den für diese Steuerung erforderlichen Apparat noch auch die erforderlichen Unterlagen. Clodius, das war der Delegationsleiter des Handelspolitischen Ausschusses, und der war auch seit 1936 mit den Regierungsausschussverhandlungen befasst. Seine Verhandlungen, also da besteht auch eine Kontinuität, seine Verhandlungen mit Rumänien und Ungarn hätten bewiesen, Zitat, dass auf diese Weise für die deutschen und italienischen Belange viel mehr herausgeholt werden kann, als wenn die Italiener selbst verhandeln würden. Zitat Ende. Deutschland hatte im März 1944 zur Regelung der italienisch-ungarischen Wirtschaftsbeziehungen ein Abkommen mit Ungarn geschlossen, und dabei war auch ein neuer Wechselkurs festgelegt worden. Auch der Zugriff auf die Goldreserve muss hier erwähnt werden, denn für die Finanzierung der deutschen Importe fehlte zunehmend das Exportvermögen, das heißt Kohlen, Eisen, Arbeitskräfte und Fertigungskapazitäten. Der Strom der Einfuhr drohte wegen der versiegenden Ausfuhr zu verebben. Um den Import zu beleben, wurde zunehmend der Einsatz von Gold und Kriegswaffen nötig, der den Handel blockierende Clearingschulden abbauen sollte. Deshalb entsandte Göring unmittelbar nach der Kapitulation einen Sonderbeauftragten für die Beschaffung der italienischen Gold- und Devisenbestände. Gemeinsam mit einem Vertreter des Stabes des Wirtschaftsführers der Heeresgruppe von Rommel für Finanzen führte Görings Beauftragter am 22. September den Abtransport von 100 Tonnen Gold, 1 Milliarde Lire an Notenreserven und zusätzliche 8 Milliarden Lire nach Norditalien durch. Die nach Italien entsandten Vertreter von Reichsbank und Vierjahresplan, Bernhuber und Feldjens, bereiteten außerdem die Überführung der Prägestöcke und Notenpapiere sowie der Briefmarken- und Steuermarkenbestände vor. Der Vorschlag von Mussolini, das Gold unter dem Vorwand der sogenannten gemeinsamen Kriegführung zu verlangen, stammte von Göring. Der Wert der Goldbestände betrug etwa 300 Millionen Reichsmark, von denen aber 104 Millionen auf fremde Ansprüche, das heißt Einlagen der Schweizer Nationalbank und der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, entfielen. Dieses Gold, also diese umgerechnet 104 Millionen Reichsmark, wurden aber im März 1944 in Chiasso an Vertreter beider Banken zurückgegeben. Hier ist zu bemerken, dass ein Einvernehmen mit der Schweiz für die Regelung der Transportfrage wichtig war, denn der Süd-Nord-Transit für in Italien abgebautes Material umfasste 54% aller Transporte, und die Schweiz hatte zeitweise eine Transitsperre verhängt. Ribbentrop entschied Anfang November 1943 die Verlagerung des Goldes von Mailand nach Franzensfeste. Das Gold sollte formal unter italienischer Bewachung und unter der Kontrolle ausgesucht des SD, also Sicherheitsdienstmänner, sowie dem Auswärtigen Amt verbleiben. Mitte November erreichte Rahn schließlich die Zustimmung Mussolinis zur Verbringung des Goldes. Der italienische Staatsschatz und der Goldbestand der Staatsbank wurden in die Kasematten von Franzensfeste in der Operationszone Alpenvorland unter der Aufsicht zweier Beamter der Banca d'Italia eingelagert. Die Herausgabe des Goldes war aber nur gegen Rahns schriftliche Anweisung möglich. Ribbentrop beabsichtigte, aus den italienischen Goldbeständen einen Betrag von 20 Millionen Reichsmark in Goldmünzen für Aufwendungen des Auswärtigen Amtes wie Auslandspropaganda und Nachrichtendienst abzuzweigen. Und Göring bezweifelte, Zitat, dass die italienische Regierung sich dem Verlangen widersetzen kann, zunächst einmal mindestens 50 Millionen Reichsmark für die von ihm sogenannte wirtschaftliche Kriegführung zur Verfügung zu stellen. Rahn war es tatsächlich gelungen, der RSI unter dem Vorwand der sogenannten gemeinsamen Kriegführung das gesamte frei verfügbare italienische Gold insgesamt im Wert von 253 Millionen Reichsmark abzupressen. Grundlage war das Abkommen vom 5. Februar 1944, das vom Finanzminister der RSI Pellegrini und vom Generalsekretär des Außenministeriums Mazzolini und Rahn unterzeichnet worden war. Rahn hielt es in den Verhandlungen für richtig, ich zitiere, von einem Prinzip eines freiwilligen Beitrages der italienischen Regierung auszugehen. Pellegrini wollte im Vertragstext die Goldhergabe als Leihgabe bezeichnet wissen. Im Verlauf der Verhandlungen erreichte Rahn aber die Zusage über das gesamte frei verfügbare Gold. Sie wurde in ihrer Höhe lediglich hinsichtlich des sofortigen Abtransports beschränkt. Das Abkommen sah im Einzelnen die Übergabe von 100 Millionen Lire in Gold an Deutschland vor. Der Betrag sollte, wie es hieß, für die Ausgaben der diplomatischen Vertretungen Italiens im Ausland vom Auswärtigen Amt treuhänderisch verwaltet werden. Zusätzlich sollte die Goldmenge von 50 Millionen Lire an die Reichsbank abgeführt werden. Ferner verpflichtete sich die RSI, das von ihr in Jugoslawien beschlagnahmte Gold im Wert von 260 Millionen Lire Deutschland zur sogenannten treuhänderischen Aufbewahrung zu übergeben. Aus den in Franzensfeste lagernden Goldbeständen der Banca d'Italia sollte sofort 1 Milliarde Lire in Gold für die gemeinsame Kriegführung nach Deutschland abtransportiert werden. Insgesamt wurden umgerechnet 141 Millionen Reichsmark in Gold Anfang März an Deutschland übergeben. 20 Millionen erhielt das Auswärtige Amt, der Rest wurde in der Reichsbank deponiert. Ich komme zur zweiten These, da geht es um die Sonderfallfrage. Mit der Wiedereinsetzung Mussolinis und mit der Gründung der RSI, also der staatlichen Kontinuität, blieben auch offiziell Achsenbündnis, Stahlpakt und Drei-Mächte-Pakt in Kraft. Deshalb war trotz militärischer Besetzung eine gewisse politische Rücksichtnahme auf den Duce zu nehmen, die sich aber eher in einer, ich würde sagen, terminologischen Akrobatik äußerte. Wir haben im Fall Italiens einen bevollmächtigten General der deutschen Wehrmacht in Italien statt eines Militärbefehlshabers, einen sogenannten Kriegslastenbeitrag statt Besatzungskosten und es sind sogenannte Militärinternierte statt Kriegsgefangene. Hitlers Entscheidung, Italien politisch als Verbündeten zu behandeln und militärisch unter Kontrolle zu halten, brachten einen administrativen Wildwuchs und heftige Machtkämpfe gerade auch auf dem Wirtschaftssektor hervor. Um an Lutz Klinkhammer anzuknüpfen, wirtschaftspolitische Fragestellungen haben in der Polykratie-Diskussion bislang eine eher untergeordnete Rolle gespielt. Lassen Sie mich dies am Beispiel des sogenannten Kriegslastenbeitrags deutlich machen. Der Finanzsachbearbeiter des Wirtschaftsführers der Heeresgruppe B hatte bereits am 13. September mit dem Reichsfinanzministerium und der Reichsbank die ersten Maßnahmen in Bezug auf die Geld- und Bankpolitik in Italien besprochen. 2 Tage später wurde der Wechselkurs für 100 Lire auf 10 Reichsmark abgewertet. Mit der Verhängung einer Auszahlungsbeschränkung für Bankguthaben sollte ein Run auf die Banken unterbunden werden, eine Maßnahme, die erst im Mai 1944 wieder aufgehoben wurde. Barauszahlungen wurden nur für Löhne, Gehälter, Renten und notwendige Betriebsmittel der Firmen geleistet. Die Wirtschaftskommandos der Heeresgruppe brachten sämtliche Banken unter ihre Kontrolle und beschlagnahmten die Banknoten. Für Italien war nämlich im Rahmen des Plans zur Besetzung, Fall Alarich, später Fall Achse, bestimmt worden, dass Warenentnahme nur für den dringenden militärischen Bedarf und nur gegen Bezahlung zugelassen seien. Daher übernahmen die Reichskreditkassen zunächst die Geldversorgung der deutschen Truppen in Italien und regelten den Geld-, Zahlungs- und Kreditverkehr. Die sogenannten Reichskreditkassenscheine galten neben der Landeswährung als gleichwertiges Zahlungsmittel bzw. als provisorische Währung, verursachten aber eine galoppierende Inflation. Voraussetzung für die Rücknahme des Besatzungsgeldes war aber die Bereitstellung von Lirebeträgen, wofür eine Übereinkunft mit der italienischen Regierung herzustellen war. Nachdem der Kontakt zur Mailänder Filiale der Banca d'Italia hergestellt worden war, verhandelte die Dienststelle des Wirtschaftsführers der Heeresgruppe B zunächst über die Bereitstellung eines Akkreditivs von 200 Millionen Lire für die Wehrmacht, um die regellosen Geldbeschlagnahmungen durch die Truppe zu verhindern. Außerdem wurden für die ersten Käufe des deutschen Rüstungsministeriums bei der Banca Commerciale ein Kredit von 300 Millionen Lire durchgesetzt und noch weitere 700 Millionen Lire gefordert. Eine Normalisierung der Geldzirkulation und eine zentrale Instanz, die alle deutschen Geldforderungen vertreten sollte, war immer dringlicher geworden, nachdem durch die Beschlagnahmungen bei den Banken für die Inganghaltung der Industrie keine Zahlungsmittel mehr verfügbar waren. Das Reichswirtschaftsministerium entsandte Reichsbankdirektor Bernhuber zur Beschaffung des Geldbedarfs im italienischen Raum. Er ließ die Banca d'Italia wissen, Zitat, dass alle Bankverhandlungen nur durch ihn geführt werden. Rommels Wirtschaftsführer stellte daraufhin seine Aktivitäten auf diesem Gebiet ein, nicht zuletzt deshalb, um, wie er vermerkte, den Italienern gegenüber nicht die Unklarheit der deutschen Organisation zuzugeben. Die gesamte Anlaufsarbeit des Wirtschaftsführers wurde am 7. Oktober anlässlich der entscheidenden Besprechung bei der Wirtschaftsabteilung der Dienststelle Rahn unterbrochen. Für die Regelung waren künftig Rahn und die Bankabteilung der Militärverwaltung, es gab ja ab seit 15. September eine Militärverwaltung, zuständig. Und der Bernhuber wurde dann in die Dienststelle Rahn integriert. Im Zusammenhang mit der Frage, wie die Reichskreditkassenscheine wieder aus dem Verkehr zu ziehen waren, ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass Rahn Ende September dem Auswärtigen Amt empfahl, Italien solle, so sein Telegramm an das Auswärtige Amt, als Gegenleistung für den durch Deutschland gewährten Schutz die Kosten für den laufenden deutschen Truppenbedarf als Kriegskostenbeitrag übernehmen, während die deutschen Clearingschulden als Kompensation für den, wie es nannte, Verrat Badoglios der italienischen Staatskasse aufzurechnen seien. Das deutsche Clearing-Defizit sollte als erste Rate für den geplanten Kriegskostenbeitrag verrechnet werden. Auch der Duce bat um die Zurückziehung der Reichskreditkassenscheine und stimmte einem sogenannten Kriegslastenbeitrag prinzipiell zu, denn Rahn überzeugte Mussolini, dass Italien, so der Vertreter des Auswärtigen Amts, durch die Auflösung der Armee einen großen Teil seiner bisherigen Kriegslasten einspare. Auch Hitler erteilte auf Drängen Rippentrops am 1. Oktober mündlich seine Zustimmung, den Bedarf im militärischen Bereich in Form eines sogenannten Kriegskostenbeitrags von der Salon-Regierung anzufordern. Im Zentrum aller wirtschaftlichen Fragen in Italien stand aber das Problem der Deckung des deutschen Finanzbedarfs auf dem militärischen und dem zivilen Sektor. Der Finanzbedarf ziviler Stellen, allen voran der Italienstab des Speerministeriums, der zunächst 10 bis 15 Milliarden Lire für die ersten zwei Monate forderte, sollte durch einen von der RSI bereitzustellenden Kredit gedeckt werden, denn ohne eine gesicherte Finanzierung blieben die Warenkäufe weitgehend ungedeckt. Die deutschen Ressorts stritten lange über die Höhe des zu fordernden gesamten Kriegskostenbeitrags. Besonders die Speer-Administration, die im interministeriellen Italien-Ausschuss durch den Chef des Rüstungslieferungsamts Schieber vertreten war, und das Auswärtige Amt waren uneins. Das zentrale Problem war, inwieweit man auf die italienische Regierung Rücksicht nehmen sollte. Hitler hatte am 12. September dem Rüstungsminister die Führung der gesamten italienischen Industrie übertragen und die Italien-Dienststelle nahm am 11. Oktober mit 20 Fachressorts ihre Arbeit auf. Speers Interesse zielte zunächst auf die umfangreiche Ausbeutung der italienischen Wirtschaft ohne Rücksichtnahme auf die italienische Regierung und die finanziellen Möglichkeiten Italiens, während das Auswärtige Amt auf einen funktionsfähigen Staatsapparat setzte. Die kriegswirtschaftliche Ausnutzung Italiens wurde schließlich durch eine gewisse Rücksichtnahme auf die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eingeschränkt. Bis Ende 1943 hatte sich empirisch bewiesen, dass ein Land am effektivsten ausgebeutet werden kann, wenn man sich auf einen einheimischen Kollaborationspartner stützen konnte, der die landeseigenen Verwaltungs- und Wirtschaftsbehörden mit deutschen Befehlen instruierte. Der anfangs auf monatlich fast 14 Milliarden Lire errechnete deutsche Gesamtbedarf war demnach zu senken. Da die RSI nur mehr über ein geografisches, wirtschaftliches und steuerliches Rumpfgebiet verfügte und nur der geringste Teil der geforderten Geldbeträge aus Steuern gedeckt werden konnte, musste der Rest über den Einsatz der Notenpresse finanziert werden. Der Duce hatte auch die Überführung der Druckstücke von Rom nach Norditalien gebilligt und die Notenausgabe erhöhte sich von August 1943 bis April 1945 um 159 Milliarden Lire. Bei der künstlichen Aufblähung des Geldumlaufs und einer gleichzeitigen Verminderung des Gütervorrats drohte binnen kurzer Zeit ein wirtschaftlicher und währungspolitischer Kollaps. Denn der Markt reagierte auf den Kaufkraftverlust mit einem sprunghaften Anstieg der Preise, trotz einer vom Wirtschaftsführer der Heeresgruppe B erlassenen Preisstoppverordnung. Parallel zum sich verringernden Konsumgüter- und Nahrungsmittelangebot entstanden in Deutschland und im besetzten Italien wie in allen okkupierten Ländern ein Schwarzmarkt mit sehr hohen Preisspitzen und einer galoppierenden Inflation. Rahn gelang es nach 10 Verhandlungen mit den deutschen Dienststellen in Italien und internen Verteilungskämpfen Mitte Oktober eine Einigung auf einen monatlichen Betrag von 4 Milliarden Lire, also von ursprünglich 14 auf 4. Er befürwortete aber eine Summe von 7 Milliarden Lire als, wie er meinte, Reserve für unvorhergesehene Ausgaben. Rahn strebte also eine maßvollere Ausgabenplanung an, denn er war der Ansicht, dass die geforderten Summen nicht aufzubringen waren und sich Zwangsmaßnahmen auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eher kontraproduktiv auswirken würden, weil ja auch die italienische Währung aufrechterhalten werden sollte. Und er war gegen die Räumungsaufkauf- und Verlagerungspolitik der Speer-Administration. Seiner Ansicht nach sollte das italienische Gebiet wirtschaftlich und finanziell soweit als noch möglich intakt gehalten werden, da der Entzug der entscheidenden Produktionsgrundlagen eine weitere wirtschaftliche Ausnutzung des Gebietes verhindere. Mit einer mehr kommerziellen wirtschaftlichen Ausnutzung des Gebietes verhindere, Entschuldigung, doch nee. Mit einer mehr kommerziellen Art der Ausnutzung wollte er einen größeren Betrag erzielen. Nur die von einer feindlichen Okkupation bedrohten Gebiete sollten industriell geräumt werden, wobei nur noch Waren aufgekauft werden sollten, bei denen eine Sicherstellung durch Verlagerung nach Norditalien nicht mehr möglich war. Bei der angespannten Transportlage wollte er damit den Geldbedarf auf einen Bruchteil der angeforderten Beträge reduzieren. Hier deutet sich eine zweite Phase bereits in Form einer Kooperation von Auswärtigem Amt, Speer-Administration und italienischen Finanz- und Wirtschaftskreisen an. Rommels Wirtschaftsführer hatte nämlich sich schon am 17. September um die Organisation einer verhandlungsfähigen Zentralinstanz in Form eines 7-köpfigen Wirtschaftskomitees mit Sitz in Mailand bemüht. Die von ihm ernannten Wirtschaftsrepräsentanten sollten der italienischen Wirtschaft gegenüber weisungsberechtigt sein und sie den deutschen Zwecken dienstbar machen. Denn zur Zeit, so Aschoff, das war der Heeresgruppenwirtschaftsführer von Rommel, fehlt jede Möglichkeit, wirtschaftliche Forderungen im italienischen Apparat durchzusetzen. Das Gleiche gilt für die Gewinnung von Unterlagen für eine planmäßige Arbeit, sei es auf dem Gebiet der Rüstungsindustrie, der allgemeinen Wirtschaft, des Bankwesens oder der Ernährung. Als verlängerter Arm der deutschen Gewalt sollte das Komitee die Ausrichtung der italienischen Wirtschaft im Bereich der Heeresgruppe nach deren Richtlinien organisieren und die Bedürfnisse der italienischen Wirtschaft anmelden. Erst am 1. Dezember 1943 kam es zur Gründung des sogenannten Comitato Economico Italiano. Präsident dieses Wirtschaftsausschusses war Giulio Sessa von der italienischen Handelskammer, den Bereich Finanzen leitete Francesco Sforza von der Banca d'Italia, während Ugo Gobatto den Industriesektor vertrat. Vertreten waren auch die Banca Commerciale, der Präsident des Industrieverbandes sowie die Vorstandsmitglieder der größten Rüstungskonzerne wie Edison, Montecatini, Alfa Romeo, Olivetti. Am 21. Oktober 1943 schloss Rahn ein Währungs- und Finanzabkommen mit Pellegrini ab, der in den Verhandlungen kaum Spielraum hatte. Das Protokoll entsprach im Wortlaut auch Rahns Entwurf. Auf Pellegrinis Einwand, dass die italienische Wirtschaft nicht in der Lage sei, mehr als maximal 2 Milliarden Lire aufzubringen, erklärte Rahn, dass eine Diskussion über die Höhe des italienischen Betrages zur Verteidigung Italiens nutzlos sei. Die deutsche Wehrmacht müsse über die notwendigen Beträge verfügen und werde sie sich in irgendeiner Form zu beschaffen wissen. Die Kriegskontributionen wurden im Wortlaut des Abkommens mit den militärischen Zusatzausgaben begründet, die durch die deutsche Verteidigung Italiens anfielen, aber der Gesamtbetrag umfasste ja auch den zivilen Finanzbedarf. Erst im Ende Oktober 1943 wurden dann schließlich die Reichskreditkassenscheine wieder aus dem Verkehr gezogen über die italienischen Kreditinstitute. Das Abkommen hatte festgelegt, dass die Zahlungen 7 Milliarden Lire betragen sollten, monatlich. Die Monatsraten wurden von der italienischen Regierung auf ein Konto der Banca d'Italia in Mailand eingezahlt, das Rahn dort eingerichtet hatte. Der Botschafter verpflichtete sich, aus diesem Betrag alle Forderungen der deutschen Dienststellen in Italien zu decken. Auch die Verwaltung der Operationszonen wurde aus dem Budget des sogenannten Kriegslastenbeitrags finanziert. Rahn stellte zu ihrer Finanzierung für das letzte Quartal 1943 monatlich 100 Millionen Lire zur Verfügung, die über eine Zentralstelle der italienischen Staatsbank in Bozen bzw. Triest geleitet wurden. Die Deutschen stießen aber noch einmal nach. Am 14. und 15. Dezember 1943 trafen sich in Bozen Abgesandte verschiedener Reichsressorts sowie Rahn und die obersten Kommissare und legten dabei allein für den Italienstab des Rüstungsministeriums Geldmittel von künftig 5 Milliarden Lire fest. In einem zweiten Finanzabkommen vom 17. Dezember wurden die monatlichen Zahlungen verlängert und für 1944 auf 10 Milliarden Lire angehoben. Speer bestimmte am 12. Januar folgenden Verteilungsschlüssel. Von den 5 Milliarden Lire sollten 4 Milliarden auf die Rüstungsproduktion und damit verbundene Einkäufe entfallen. Diese 4 Milliarden differenzierten sich wiederum in 3,5 Milliarden, die für die Erzeugnisse der Rüstungs- und Kriegsproduktion vorgesehen waren, während der Rest für den Einkauf von Waren zum Export in Drittländer zur Sicherstellung von Einfuhren abgestellt wurde. Die restliche Milliarde Lire wurde für den Einkauf von Konsumgütern, vor allem für das Reichswirtschaftsministerium und so weiter, bereitgestellt. Das Abkommen vom 17. Dezember stellte den sogenannten Kriegslastenbeitrag als Besatzungsgeld bloß. Der Duce konnte sich gegenüber Hitler nicht durchsetzen, durch die Aufstellung einer neuen Armee einen effektiven Kriegsbeitrag zu leisten, außer Zahlungen. Denn das Abkommen vom 21. Oktober hat den Kriegslastenbeitrag in Erwartung der Neuaufstellung der italienischen Wehrmacht zur Verfügung gestellt. Tatsächlich wurde der Aufbau einer Armee der RSI von Hitler nicht genehmigt. Die vier in Deutschland ausgebildeten Divisionen kamen erst im Herbst 1944 integriert in deutsche Divisionen zum Einsatz. Die deutsche Wehrmacht und die Rüstungsproduktion in Italien wurden aber weiter über den von Rahn verwalteten Kriegslastenfonds finanziert. Mit monatlich 850 Millionen Reichsmark, die Italien im Herbst 1944 zur Verfügung stellte, leistete die Regierung Mussolini den absolut höchsten Beitrag, den deutsche Besatzer je von einem besetzten bzw. verbündeten Land gefordert hatten. Von allen Wehren des Zweiten Weltkriegs aus besetzten, verbündeten und neutralen Ländern vereinnahmten Kriegsbeiträgen und Besatzungskosten, die überwiegend in den Reichshaushalt flossen, leistete Italien durch den Kriegslastenbeitrag mit 12 Milliarden Reichsmark einen Anteil von 13,2%. Nach Berechnungen des Delegationsleiters des deutsch-italienischen Wirtschaftsausschusses von 1956, es gibt dann wieder deutsch-italienische Regierungsausschüsse in der Nachkriegszeit, hat die RSI zwischen dem 10. September 1943 und April 1945 insgesamt 189 Milliarden Lire an Deutschland bezahlt. Insgesamt hatte die Republik von Salò 370 Milliarden ausgegeben. Der Betrag wurde größtenteils durch die Beanspruchung der Notenpresse sowie durch Schatzanleihen bei der Banca d'Italia aufgebracht. Ich habe schon fast eine Stunde jetzt. Tut mir leid. Ja, ich möchte vielleicht die dritte These war die Periodisierung. Gut, da komme ich gleich zu meinem Fazit. Ich verstehe ja. Also in dem Vortrag ging es in erster Linie darum, die Mechanismen des deutschen Zugriffs auf das Wirtschafts- und Finanzpotenzial und den effektiven Beitrag Italiens zur Finanzierung des deutschen Krieges vor dem Hintergrund der folgenden Überlegungen zu erhellen. Welchen Anteil hatten Kontinuität und partielle Kooperation im Rahmen der deutsch-italienischen Besatzungsherrschaft gemessen an den Besatzungskosten, dem Zugriff auf die staatlichen Gold-, Devisen- und Rohstoffvorräte sowie die Beutewaffen und die Abwertung der Lira. Die ökonomische Bilanz zeigt, dass das verbliebene italienische Wirtschaftspotenzial in erheblichem Maße für die deutschen Rüstungsanstrengungen und die Großraumwirtschaft des Dritten Reiches vor allem im zivilen Bereich eingesetzt werden konnte. Zu den Kriegskontributionen von ca. 189 Milliarden Lire kamen die abtransportierten Gold- und Devisenbestände in Höhe von ca. 2 Milliarden Lire. Auch wenn von sogenannter Treuhandschaft und gemeinsamer Kriegführung gesprochen wurde und eine gewisse Rechtsförmigkeit bei den ökonomischen Transaktionen gewahrt wurde, so lagen die deutsch-italienischen Abkommen keinesfalls mehr im Interesse Italiens. Die im Verlauf des Krieges immer notwendiger werdende Unterstützung durch den Bundesgenossen mit Rohstoffen und Kriegsgerät machte Italien zunehmend zu einem Objekt der wirtschaftlichen und rüstungspolitischen Großraumplanung in Deutschland, obwohl Italien eine eigene, mitunter konkurrierende Großraumwirtschaft verfolgt hatte. Man kann im Falle Italiens nicht von einer minutiös ausgearbeiteten Besatzungsstrategie sprechen. Einmal abgesehen von den militärischen Planungen, die seit Mai 1943 anliefen. Die Effizienz leitet sich vielmehr daraus her, dass im Unterschied zu den anderen Ländern der Ausbau der wehrwirtschaftlichen Zusammenarbeit seit 1941 sozusagen als Hypothek einen gezielteren Zugriff ermöglichte. Die Ausbeutung gelingt demnach durch Anknüpfen an alte Strukturen, sodass als Ergebnis steht zwischen Ausbeutung und partieller Kooperation. Vielen Dank. Applaus